Es folgt ein Text von Axel Hacke, der den Titel trägt: Na denn. Kürzlich las ich in einer Zeitschrift die Geschichte einer Frau, die sich scheiden ließ, weil ihr Mann jede Mahlzeit mit den Worten Sodele, Nudele begann. Ausgenommen das Frühstück, da sagt er Eili Peili, bevor er sein gekochtes Ei enthauptete. Es war schön, das zu lesen. Ich wusste endlich, ich bin nicht allein. Ich habe nämlich ebenfalls eine kleine Gewohnheit. Ich kann nicht essen, ohne vorher Na denn gesagt zu haben. Es ist merkwürdig, aber es geht nicht anders. Ich setze mich an den Tisch, nehme mein Besteck in die Hand und sage Na denn. So wie andere Leute ein Tischgebet sprechen oder guten Appetit wünschen. Das heißt, manchmal sage ich es gar nicht selbst, sondern Paula, meine Frau, schaut mich an, wenn wir zu essen beginnen und sagt dann schnell Na denn, bevor ich es sagen kann. Wir lachen darüber und ich freue mich, dass sie sich nicht scheiden lässt. Aber merkwürdig ist das natürlich schon. Meistens registriere ich selbst gar nicht, dass ich Na denn sage. Ich sage es so automatisch, wie man sich die Haare im Wind glatt streicht oder die Brille zur Nasenwurzel zurückschiebt. Wenn sie verrutscht ist, schon mein Vater hat Na denn gesagt, bevor er zu essen begann. Mein Großvater auch. Es sind sehr viele Nadens in den Männern unserer Familie enthalten. Die müssen heraus. Ich vermute, dass bei uns der Magen-Darm-Trakt nicht funktioniert, wenn wir nicht Na denn gesagt haben. Es braucht das als Zauberwort, sonst arbeiten die Verdauungszellen nicht wie kleine Maschinen, die niemand angeschaltet hat. Oder wie Heinzelmännchen, die vergebens auf den Sonnenuntergang warten. Man kann natürlich auch der Meinung sein, es sei zwanghaft, immer Na denn zu sagen.